Der Oger von Rombach. Von Schlettstadt bis St. Marie-aux-Mines versuchten die Bewohner, den Schlaf eines abscheulichen, bösen Ogers nicht zu stören, der sich einige Monate zuvor im Schloss Frankenburg niedergelassen hatte. Er erschien auf dem Dorfplatz von Rombach-le-Franc, um der Bevölkerung seine Bedingungen aufzuzwingen. Dabei teilte der Wüterich mörderische Schläge aus und brannte Häuser und Hütten nieder. Er war anfänglich vom Bischof von Straßburg entsandt worden, um den verlorenen Seelen der Bevölkerung des Val d'Argent zu helfen. In Wirklichkeit aber trachtete er nach dem Reichtum, der in den Silberadern der umliegenden Täler schlummerte. Er nahm viel zu hohe Steuern ein und verschlang die gastronomischen Reichtümer der Gegend. Seinen Durst löschte er dabei mit dem köstlichen Val-de-Vie-Spiritus. Die verängstigten Dorfbewohner waren gezwungen, ihn zu verköstigen, bis er satt war. Sie brachten ihm ganze Wagen voll Sauerkraut, Schubkarren voller Speck, Käse und Würste. Dazu kamen unzählige Süßspeisen und Fässer mit gutem Weißwein aus der Gegend. Eines Tages jedoch, nachdem er zu viel Sauerkraut gegessen hatte, wurde der Oger krank und verlangte nach einer Arznei gegen seine Schmerzen. Um die Hilfe der Dorfbewohner zu erzwingen, nahm er deren Kinder zur Geisel. Diese mussten in den Küchen des Schlosses Frondienst leisten. Dabei drohte er ihnen, sie mit einem einzigen Schlag zu zermalmen. Die Köche trafen sie sofort, um nach einer Lösung zu suchen. Die meisten von ihnen waren dafür, den abscheulichen Oger sterben zu lassen. Aber Mathis Rogel, ein großer Bierliebhaber, der für seine Weisheit und Offenheit bekannt war, rief aus: »Gefährten! Ihr kennt meine Liebe für das göttliche Gebräu und seine verdauungsfördernden Eigenschaften. Ich denke, dass dieser Lichttrank unsere Beziehungen erhellen und durch seine heilende Beschaffenheit unseren schwerfälligen Gastgeber erleichtern könnte.« Da der Kirschschnaps dem Oger keine Linderung verschafft hatte, wurde der Vorschlag von den Wählern bis auf 2 Stimmen einhellig angenommen. Es musste nur noch eine Brauerei gefunden werden. Eine der schwierigsten Aufgaben in diesem Wein- und Obstanbaugebiet war es dabei, das Bierbrauen nur heimlich, nachts, außerhalb des Dorfes zu betreiben. Robert mit 2 Zungen, der wegen der Schnelle, mit der einen Bierkrug leer trinken konnte, so genannt wurde, betrieb eine illegale Brauerei in Saint-Hippolyte. Eines Tages hatten die Adligen der Stadt ein reichhaltiges Mahl zu sich genommen, was zu sehr starken Bauchschmerzen geführt hatte. Sie hatten dabei die Erfahrung gemacht, dass das einzige Mittel, um ihre Bauchschmerzen zu erleichtern, Bier ist. Diesem Umstand verdankte Robert sein Recht, Bier brauen zu dürfen. Der bierliebende Mathis ritt sofort zu Robert, um das Bier für den Oger zu beschaffen. Als dieser das Gebräu trank, war er sofort geheilt und die Kinder wurden befreit. Seit diesem Tag wurde der Oger umgänglicher und freundlicher. Er half mit seinen riesigen Händen in den Silberminen. Im Val d'Argent wurde wieder gefeiert und getrunken. Die Legende besagt, dass aus den Tropfen, die beim Feiern auf den Boden fielen, Balsaminen entstanden. Das sind kleine gelbe Blumen, mit denen die Böden der Elsässer Wälder übersät sind.